verliert niemand, was hier geschieht. Das Prinzipal wird abgeholzt, Sünden trocken gelegt, den Flusslauf umgeleitet und erdreich bewegt. Die Macht und die Leistung maximieren, die Gewinne, den Einfluss immer weiter expandieren, die Gewinne hoch. In ausreichender Zahl verfügen sie darüber, sie zählen zum Produktionsmaterial. Armut gestalten ihre Position sehr angenehm. Arbeitsverträge, Sozialabgaben sind hier kein Problem. Die Macht und die Leistung maximieren, die Gewinne, den Einfluss immer weiter expandieren, die Gewinne hoch. Vor allem weit weg von der Heimat, wo die Welt verbessert demonstriert, werden Kinder hier für ein paar Cent ohne Turnschuhe fabriziert. Verlierer, Gewinner, gibt es in jedem Spiel. Und wenn es ums Geschäft geht, zählt unser Profit nicht viel. Die Macht und die Leistung maximieren, die Gewinner, den Einfluss immer weiter expandieren, die Gewinner, die Werke stimmen fröhlich mit ein, die Gewinner, die Entscheidung wird für Seele und Rettung sein.